Oh, zuschauen. Ich jage dich und du entkommst mir nicht. Ich mach dich nachts zum Attentäter, zum Verräter. Ich jage dir den Schweiß und der glatte Stirn. Show! wir wässern und wir fürchten uns. Wohl weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und das Sterben können. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen durch die Zwischenzeit. Wir sind dann immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein und sein zwingt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Rasen durch die Lebenszeit. Wir verlassen und verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren und rasen durch die Tino, Tino, Tino! ich ein Junggewehr, nur mit einem Motorrad. Dann wäre ich bekannt, mal in der ganzen Stadt. Ich trau mir zu, Fußballverein, ein guter Mittelstürme zu sein. Das wäre allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino mich hört. Und wenn Tino, Tino lieb zu mir ist. Und wenn Tino, Tino, Tino mir rein. Eine Pico, Picolina, Carina, Bambina, Cicilla, Signorina zu sein. Ist wunderbar. Wenn ich ein Junge wär, dann wüsste ich so gut, was so ein junger Boy aus lauter Liebe tut. Ich würde in die Schwulen ziehen gehen und sexy Boys die Köpfe drehen. Ich hätte genug Verkehr, wenn ich ein Junge wäre. Die Wand geht um. schon die Decke kommt runter. Und der Teppich wird immer tiefer und tiefer. Und die Wörter und ihre Bedeutung. Mama! Der Wahnsinn ist eine Reise zur Hölle. Das Gehirn erkrankt und schwankt in immer neue Dimensionen, da, wo die bösen Nächte wohnen. Spielt nur mit. Sein mein ganzes Leben treu, denn du siehst so locker aus. Hol doch mal dein Ding raus.